So, Gummibärchen. Gummibärchen. So, dann komm ich mal mit Gummibärchen. Dann bin ich sicher schon gespannt. Dann bin ich sicher schon gespannt. Dann bin ich sicher schon gesperrt. Und das Gedenk spannt. Gummibärchen. So, dann komm ich mal mit viel Gebrumm um meinen Pimpen. Also du wärst herum. Werde das Gedenk. Draußen kriegst du noch ein Geschenk. So, das Gedenk. Gummibärchen. Alles Klärchen. Gummibärchen. Alles Klärchen. So, dann komm ich mal mit viel Gummibärchen. Urkunde in die Hand. Und du bist sicher schon gespannt. So, dann komm ich mal mit viel Gebrumm um meinen Gummibärchen. Alles Klärchen.